Es ist schon spät in der Nacht. Aber die Mädchen schlafen noch nicht. Sie haben einen lustigen Plan. Sie wollen die Jungen erschrecken. Genau um Mitternacht stehen sie auf. Dann ziehen sie das Betttuch vom Bett und hängen es sich über den Kopf. Jetzt strecken sie ihre Arme weit aus. Sie sehen aus wie ein Gespenst. Sophia wartet auf Lilli und Mila. Seid ihr fertig? Ich kann nicht sehen. Sei ruhig. Wo ist die Tür? Leise schleichen alle zum Zimmer der Jungen. Die Jungen schlafen schon. Ben und Elias fangen sofort an zu weinen. Auch David schreit laut. Er ist sehr, sehr sauer. Das gibt es doch nicht! Das glaub ich einfach nicht! Spinnt ihr? Hilfe, David! Ein Gespenst! Mama, wo bist du? Schreit doch nicht so! Das sind doch nur die blöden Mädchen! Ich habe solche Angst! David, hilf mir! Hört sofort auf zu heulen! Das sind nur die blöden Mädchen! Es gibt keine Gespenster! Und nun schlaft endlich! Die Zimmertür geht auf. Frau Kern steht im Zimmer. Was ist hier los? Sofort verstecken sich die Mädchen. Da waren drei Gespenster. Ich habe solche Angst. Gespenster? Ach, das sind doch nur die blöden Mädchen. Da, Lilli und Mila sitzen unter dem Tisch. Sophia liegt unter dem Bett. Und jetzt lasst mich endlich schlafen.